Zum 19. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas, dem 21. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas und dem 90. Jahrestag der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fand in der brasilianischen Partei Freies Vaterland ein Festmeeting und in der Konföderativen Staatlichen Universität Pernambuco ein Seminar statt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise und die Massen von Brasilien.